einen Kuss von ihren Lippen, gebe ich mich in die Gefahr. Ich überwinde alle Klippen. Und wenn ich dann als ihr Mann schließlich vor ihnen stehe, werden alle Träume wahr. Auch er musste ertrinken, im nassen Grab versinken. So geht das schon seit ewiger Zeit. Wir trällern hier nur munter und alle gehen unter. Dabei sind wir zur Liebe bereit. Singen liegt uns in den Genen, doch das macht's den Männern schwer. Und wir einsamen Sirenen, wir sehen uns sehr. Uns an starke Schultern lehnen, ach, wie wunderbar das wär. Denn wir einsamen Sirenen, wir sehnen uns sehr. Ich musste diesen Traum gestalten, nachdem ich sie nur einmal sah. Ich bin durch nichts mehr aufzuhalten, mit voller Wucht in die Bucht übern Teich, und zugleich sind sie mir zum Greifen nah. Welcher große Krieger erlöst uns von dem Fluch, der uns in den Wahnsinn treibt? Wann endlich bekommen wir männlichen Besuch, der uns glücklich macht und am Leben bleibt? Ruderboot war tödlich, jedes Schiff war eine Gruft. Doch die Technik macht es möglich. Du kamst durch die Luft. Vor uns liegen Freudenszenen. Mein Ballon macht euch nun frei. Mein Ballon ist alle hier.